Teil 2. Du hörst nun einen Text. Du hörst den Text einmal. Dazu löse 5 Aufgaben. Wähle bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lies jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu hast du 60 Sekunden Zeit. Im Rahmen der Informationstage über gesundes Essen siehst du dir eine Präsentation über Fertigprodukte an. Fertigprodukte sind zwar oft lecker, liebe Schülerinnen und Schüler, aber meistens nicht so gesund, wie die Werbung uns erzählt. Damit sie gut aussehen, benutzen viele Firmen Tricks bei der Verpackung. Ich zeige euch einige Beispiele aus einem Buch, das die Verbraucherzentrale zusammengestellt hat. So könnt ihr bei eurem nächsten Supermarktbesuch die Tricks besser erkennen und nicht mehr auf den Schwindel reinfallen. Nummer 1, der Oma-Trick. Ihr seht hier eine Packung mit Fertigkuchen, nach 200 Jahren altem Familienrezept hergestellt, aus Omas Backstube. Das klingt nach Zutaten aus Omas Küche ohne Chemie. In Wirklichkeit stammen die meisten dieser Produkte aber aus der Fabrik. In der Zutatenliste stehen künstliche Süßstoffe und chemische Mittel. So backt Oma garantiert nicht. Nummer 2. Der Heimattrick. Diese Packung sieht so aus, als käme das Produkt aus der Umgebung. Das wäre prima, weil dann die Lebensmittel nicht quer durchs Land gefahren werden. Nur, oft stimmt das gar nicht. Produkte wie Orangensaft und Kaffee der Marke Unser Norden zum Beispiel können gar nicht aus Norddeutschland kommen, denn jeder weiß doch, dass an der Nordsee keine Orangen und Kaffeebohnen wachsen. Und hier Nummer 3, der Naturtrick. Wo das Bio-Siegel drauf ist, muss auch Bio drin sein. So ist das Gesetz in Europa. Bio-Lebensmittel sind teurer, weil sie aufwendiger hergestellt werden. Manche Firmen machen sich deshalb eigene Bio-Zeichen und drucken sie auf ihre normalen Produkte. Dort steht dann naturnah oder umweltschonend. Mit Ökolandwirtschaft haben solche Wörter aber nichts zu tun. Und jetzt der nächste, der Preistrick. Wenn das Lieblingsprodukt plötzlich teurer wird, kaufen es viele Kunden nicht mehr. Deswegen wenden Firmen den Preistrick an. Sie machen es nicht teurer, sondern legen einfach weniger Ware in eine gleich große Packung. So kostet die neue Schokoladentafel genauso viel wie die alte, enthält aber nur 87 Gramm statt 100 Gramm. Nummer 5. Der Namentrick. Auf dieser Nudelpackung sieht man das Bild einer Hühnerbrust. Darüber das Wort Hühnchen. In der Packung ist aber keine Spur von Hühnerfleisch. Das sieht man aber erst im Kleingedruckten auf der Rückseite. Auf vielen Lebensmitteln steht das Wort Geschmack, zum Beispiel Drink mit Aprikosengeschmack. Übersetzt heißt das, schmeckt zwar nach Aprikosen, enthält aber keine. Und der Zuckertrick. Auf dem Müsli, das ihr hier seht, steht ohne Zuckerzusatz. Trotzdem besteht es zu einem Viertel aus Zucker. Wie kann das sein? Es enthält Fruchtsaft, Trockenfrüchte oder Milchpulver. In diesen Zutaten ist schon sehr viel Zucker drin. Ohne Zuckerzusatz bedeutet also nicht, dass ein Lebensmittel wenig Zucker enthält. Es sagt nur aus, dass nicht nochmal extra Zucker dazugemischt wurde. Ihr seht, es gibt eine ganze Menge...